bereue. Sei aufrichtig mit dir selber. وإذا أذنبت فتب. Wenn du gesündigt hast, dann bereue. Wahrlich, Allah liebt die immer wieder Zurückkehrenden. Kehre zurück, bevor es zu spät ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu seinen Dienern als die Mutter zu ihren Kindern. O Diener Allahs, wisse, dass die Sünde Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt, bis Allah subhanahu wa ta'ala dich aus seiner Gnade herauswirft. Aber sobald du zurückkehrst und bereust, freut sich Allah subhanahu wa ta'ala über deine Rückkehr und wandelt deine schlechten Taten zu guten Taten um. Egal wie viel du sündigst, kehre zurück. Denn wahrlich ist das Tor der Reue offen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagt: Allah streckt seine Hand tagsüber aus, um denjenigen zu vergeben, der nachts über gesündigt hat. Und Allah streckt seine Hand nachts über aus, um denjenigen zu vergeben, der tagsüber gesündigt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hält dir jeden Tag und jede Nacht das Tor der Reue offen. Wann trittst du hinein? Egal wie groß deine Sünde ist, du musst wissen, dass Allahs Gnade subhanahu wa ta'ala größer ist. Umkehre aufrichtig zurück. Die Sünde ist schlimm. Die Freude über die Sünde ist schlimmer als die Sünde selbst. Aber weißt du, was schlimmer als all das ist? Die Hoffnung zu verlieren, dass Allah diese Sünden nicht vergibt. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt: Allah ist mehr erfreut über die Reue seines Dieners, als einer von euch es wäre, wenn er sein in einer gewaltigen Wüste verlorenes Reitkamel plötzlich wiederfindet. Eile zur Reue. Beeil dich. Zögere die Reue nicht hinaus. Hinauszögerung ist die Waffe des Scheitan. Eile zur Reue. Bevor der Engel des Todes kommt. Bevor das Tor der Reue geschlossen wird. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى